Ich will nur deine Kraft fühlen, deine Gedanken aus meinem Kopf nehmen. Ich will das Leben, das du kennst, leben. Zeig mir, wie man Kompromisse eingeht. Es muss ein Weg geben, den Hügel hinauf zu rennen, alle unsere Ängste hinter uns zu lassen. Lauf den Hügel hinauf für mich. Kannst du meinen Schmerz spüren? Kannst du meinen Geist berühren? Lauf den Hügel hinauf für mich. Kannst du meinen Schmerz spüren? Kannst du meinen Geist berühren? Lauf den Hügel hinauf für mich. Niemand wird es jemals verstehen. Wir können es schaffen, wenn wir es versuchen, wenn wir. Ich will nur deine Kraft fühlen, deine Gedanken aus meinem Kopf nehmen. Ich will das Leben, das du kennst, leben. Zeig mir, wie man Kompromisse eingeht. Es muss ein Weg geben, den Hügel hinauf zu rennen, alle unsere Ängste hinter uns zu lassen. Lauf den Hügel hinauf für mich. Kannst du meinen Schmerz spüren? Kannst du meinen Geist berühren? Lauf den Hügel hinauf für mich. Kannst du meinen Schmerz spüren? Kannst du meinen Geist berühren? Lauf den Hügel hinauf für mich. Niemand wird es jemals verstehen. Wir können es schaffen, wenn wir es versuchen. Wenn wir es vor seinem Weg geben, den Hügel hinauf zu rennen, alle unsere Ängste hinter uns zu lassen, würden wir sie jemals finden? Lauf den Hügel, lauf den Hügel hinauf für mich. Niemand wird's jemals verstehen. Wir können es schaffen, wenn wir's versuchen. Es muss einen Weg geben, den Hügel hinauf zu rennen, alle unsere Ängste hinter uns zu lassen, würden wir sie jemals finden. Auf den Hügel laufen müsse, verstehen, wir können es schaffen, wenn wir es versuchen. Ich will nur deine Kraft fühlen, deine Gedanken aus meinem Kopf nehmen. Ich will das Leben, das du kennst, leben. Zeig mir, wie man Kompromisse eingeht. Kompromisse eingeht. Ich will nur deine Kraft fühlen, deine Gedanken aus meinem Kopf. Geben, den Hügel hinauf zu.